Yo, hier ist meine Show von Fresh Dumbledore. Hallo, ich tanze Video. Du, was ist los? Ich will auch mitgehen. Nee, lass ja, mal. Ja, wenn ich schon ein Video tanze, will ich auch mal was sehen. Nein. Ich kann ja total gut sehen. Nein. Ich habe hier drei Wikipedias halt nach da. Verdammte Momo, ey. Früher hat sie es ja echt noch gebracht, aber jetzt kannst du echt eine Tonne kicken. Eine Biotonne oder Kompasthaufen. Oder gleich so da, wo man nur Batterien reintun darf, weil das so gefährlich ist. Ja, wie war ich? Hast du zugehört? Ja, ja, total toll. Sing doch mal da hinten weiter. Ich nehme das alles auf. Du wirst ein Star, sag ich dir. Ja, cool. Ich kann auch rappen, so wie du, sag ich mal. Nein. Okay. Warte auf hier. Fischstäbchen sind so toll. Ich mag Fischstäbchen. Total toll. Yeah, Fischstäbchen von Captain Iglo. Die stecke ich mir in den Mund und auch in den Po. Yo, yo. Oh no, Mongo. Oma rappt nen Song. Setz dir Ohrenschützer auf, sonst wirst du blöd davon. Fischstäbchen, Fischstäbchen, Fischstäbchen, Fisch, Fisch, Fisch, Fischstäbchen, Fischstäbchen, Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. There are two things in the world that smell like fish. Stäbchen! And one of them is fish. Stäbchen! One of them is fish. Stäbchen! Fischstäbchen von Captain Iglo machen mich so froh. Ich steck sie mir in mein Ohr und auch in den Po. Das war relativ scheiße. Oh.